Kundgabe 821. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.03.1939. Gott ist die Liebe. Bleibet der alten Lehre treu, die euch mahnet, Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie euch selbst. Und so höret denn. Nichts in der Welt wird das Wort Gottes zunichte machen können, denn es ist von ihm selbst gegeben und hat somit Bestand bis in alle Ewigkeit. Und dieses sein Wort lehrt euch, in der Liebe zu leben. Und so ihr diesem Gebot nachkommt, werdet ihr in das Himmelreich eingehen. Und somit müsstet ihr auch den anerkennen, der die Liebe selbst ist von Ewigkeit, der sich selbst für die Menschen zum Opfer brachte, aus übergroßer Liebe, um sie zu erlösen aus tiefster Sündenschuld. Und wer in der Liebe lebet, der folget ihm nach. Und es wollen die Menschen den Sohn Gottes verleugnen, weil die Liebe nicht mehr in ihren Herzen wohnt. Denn wer da liebet, hat in sich den göttlichen Heiland, und sein Herz wird ihn freudig bejahen. Und in dieser bejahenden Lebensfreude kann er nicht anders, als auch den Nächsten zu lieben. Denn die Liebe, die da ist Gott selbst, erfüllet sein Herz mit solcher Gewalt, dass alles davon ergriffen ist, was mit ihm in Berührung kommt. Die Liebe ist der Wunder Größtes. Sie hat erlöset die Menschheit vom Tode. Sie ließ erstehen alle Schöpfung. Sie beglückt zeitlich und ewig. Sie ist Leben und Kraft, Sehnen und Erfüllung. Sie ist der Inbegriff alles Göttlichen und verbindet Himmel und Erde miteinander. Und so ihr Menschen in der Liebe lebet, werdet ihr vollkommen werden, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Denn in der Liebe wurzelt alles, sie geht von Gott aus und führt wieder zu Gott zurück. Denn Gott ist die ewige Liebe selbst. Amen.